Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, Freitagnacht, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domia, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freitagnacht, also wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 5050 oder meldet uns domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute heißt Annegret und sie ist 55. Hallo Annegret. Hallo Jürgen. Schön, dass du da bist. Danke. Um was geht es? Ich habe einen guten Freund begleitet in der Zeit, als er gestorben ist. Mhm. Wann war das? Der ist jetzt vor 2,5 Wochen gestorben. Ja. Und ich war mit meinem Mann zusammen und natürlich auch seiner Frau, haben wir uns 24 Stunden geteilt und haben ihn 10 Tage begleitet, bis er gestorben ist. Wo ist er gestorben? Er ist eine Woche im Hospiz dann gewesen. Vorher hat er im Krankenhaus gelegen, die Tage. Mhm. Das heißt, die letzten Stunden und das Sterben hat dann im Hospiz stattgefunden? Ja. Ja. Und wir waren, wie gesagt, 24 Stunden bei ihm. Und so im Nachhinein, muss ich so sagen, ist so mein Anliegen, dass sich viel, viel mehr Menschen eigentlich trauen sollten, sowas zu tun. Mhm. Vielleicht noch ein paar Grundfragen noch. Wie alt ist der Freund geworden? 64. Ja. Und an was ist er gestorben? Er hatte ein Bronchialkarzinom und Hirnmetastasen. Eine schwere Krebserkrankung? Ja. War er denn bis zum Schluss bei Bewusstsein? Ich würde mal sagen, er ist montags gestorben. Bis samstags hat er uns also wahrgenommen. Er konnte sich wohl nicht mehr äußern. Mhm. Aber man konnte schon merken, dass er wusste, dass wir da waren. Er hat nicht viel an Pflege zugelassen. Also ich bin auch Krankenschwester. Mhm. Aber so, wenn wir da waren, dann konnte man eben was tun. Er hat dann auch mal so Hand gehalten und ja, er wurde dann eben einfach ruhiger, wenn wir mit ihm geredet haben und ihm alles Mögliche erzählt haben, dann wurde er eben auch ruhiger. Ich gehe davon aus, dass das eine sehr enge Verbindung war, die ihr auch früher gehabt habt. Ja. Ja, also dein Mann, also die beiden... Die beiden Männer, die kennen sich schon ewig. Ach so, ja, genau. Aber die beiden Paare haben sich dann auch gut verstanden. Genau. Im Laufe der Jahre. Das ist wohl wahr. Wie viele Jahre war das, seine Freundschaft? Also ich kenne ihn jetzt 3 Jahre. Ja. Aber dann eben auch sehr intensiv und sehr eng. Wenn du sagst, wir waren da und wir haben dieses und jenes gemacht, wie viele Leute waren denn dann in seinem Zimmer? Immer? Es war immer einer alleine, ja. Weil wir uns ja diese 24 Stunden ablösen. Das geht ja schlecht, dass du dann mit mehreren zusammen bist. Ja, ich frage es auch deshalb, weil ich mir nicht so ganz sicher bin, wenn jemand so schwer krank ist oder gar im Sterben liegt, ob es gut ist, wenn ganz viele im Zimmer sind, ob denen das nicht stört. Ich weiß es nicht, frag dich. Doch, ich glaube es wohl, denn er hatte einmal Besuch von seiner Schwägerin. Da war aber auch der Tag, an dem er ins Hospiz verlegt wurde, an dem Tag war er sehr, sehr unruhig, hat sehr viel gestöhnt, geschrien. Und das hat schon lange gedauert, bis wir ihn da auch wieder runtergeholt haben. War es denn sein Wunsch, in ein Hospiz zu gehen? Nein. Nein? Nein, er wollte nie. Er hat auch immer die Hoffnung gehabt, dass er halt noch lange lebt. Er wusste über seine Tumore, da war er schon gut aufgeklärt, aber er hat immer gesagt, er möchte nicht ins Hospiz. Aber ich glaube einfach, es war eine gute Entscheidung. Aber ist das nicht eine schwierige Situation? Also jetzt vor allen Dingen für seine Frau, wenn er sagt, ich will nicht in ein Hospiz und sie hat das dann trotzdem veranlasst? Ja, aber es ging nicht anders. Im Krankenhaus wäre es, glaube ich, viel schlimmer gewesen. Das glaube ich auch, ja. Aber ich gehe davon aus, dass er zu Hause sein wollte, oder? Ja, aber da ging es auch überhaupt nicht mehr. Also wir haben immer gesagt, wir regeln das so, dass wo er das gerne möchte, aber es ging rein pflegerisch nicht mehr. Er hätte nicht zu Hause bleiben können. Er hätte nicht an Pflegedienst kommen können und das zu Hause machen. Das ging nicht mehr. Das war zu umfangreich. Genau. Mhm. Na gut, dann war er ja da noch durchaus bei Bewusstsein und konnte sprechen. Wie hat er denn dann darauf reagiert, als er in das Hospiz gefahren wurde und dann dort war? Da konnte er nur noch Ja sagen für Dinge, die gut waren, Aua für Dinge, die schlecht waren, und er hat immer nach seiner Mama gerufen. Mhm. Das war eigentlich alles, was er an Kommunikation mit uns noch hatte. Mhm. Lebte die Mutter noch oder lebt die Mutter noch? Ja, die lebt noch, aber die ist selber auch sehr schwer krank, sodass sie auch nicht kommen konnte. Mhm. Was war für dich jetzt, ich meine, du bist Krankenschwester und kennst das natürlich auch aus deinem Beruf, aber dieses war nur ein sehr enger Freund und ein besonderes Erlebnis. Was war das Schwierigste für dich in dieser Zeit? Das Schwierigste war eigentlich so dieses manchmal alleine sein mit ihm. Das alleine sein und diese, ja, die traurigen und verzweifelten Augenblicke, so ihm nicht helfen zu können. Mhm. Andersrum war es aber auch, es gab ganz tolle Augenblicke auch dabei. Erzähl mal davon. Da war er noch im Krankenhaus und er war an dem Abend sehr, sehr aufgeregt und er war immer jemand, der nicht so ganz viel Nähe zulassen konnte. An dem Abend haben wir beide Händchen gehalten und ich kam mir vor, ich habe dann zu ihm gesagt, hör mal, wir sitzen wie ein altes Ehepaar, haben Tatort geguckt, er hat auch ein bisschen mitgeguckt und dann haben wir da Händchen haltend gesessen und haben Tatort geguckt, obwohl ich das eigentlich nie gucke. Das war einfach ganz toll, ne? Und das wollte er auch und hat es auch genossen und es war für ihn schön. Ja. Ja. Das war schon, also wie gesagt, es war immer so zwiespältig, dieses Gefühl, ihm auch sagen zu müssen, du kannst gehen, du darfst gehen, das ist alles geregelt, wir passen auf alles auf. Und aber offensichtlich, so wie du es gerade erzählt hast oder geschildert hast, wollte er nicht sterben. Nee, er wollte nicht. Er hat sich so gequält. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass die letzten Tage und Stunden sehr qualvoll waren. Waren sie, ja. Waren sie. Das muss man sagen. Das war wirklich ganz, ganz schlimm. Und das Gute an der ganzen Sache, was mir anschließend sehr gut getan hat, ist, als ich ihn dann gesehen habe, war er ganz entspannt. Mhm. Er sah wieder so aus, wie man ihn kannte. Mhm. Und jeder hat eigentlich gesagt, der ihn gesehen hat, Mensch, habt ihr gesehen, der hat ein verschmitztes Lächeln im Gesicht. Mhm. Warst du in der Sterbeminute dabei? Nein, leider nicht. Wer war dabei? Da war seine Frau dabei. Was ja dann auch gut war, dass sie da war, die Frau. Ich denke schon, dass es gut war. Mhm. Aber ihr wärt als Freundin natürlich auch gerne dabei gewesen. Na klar. Ja. Es ging ihm morgens schon schlechter und wir haben dann aber um 11 Uhr gesagt, wir müssen jetzt mal nach Hause, weil mein Mann die ganze Nacht nicht geschlafen hatte und dann ist er aber um 11:30 gestorben. Und dann sind wir aber wieder zurückgefahren. Und hab dann noch eine Weile bei ihm gesessen wahrscheinlich. Ja, das geht ja in einem Hospiz wirklich sehr schön und da waren wir dann an dem Tag noch bei ihm und am nächsten Tag gab es eine kleine Abschiedsfeier für ihn in dem Hospiz und man konnte dann wirklich in Ruhe auch von ihm am Abschied nehmen. Ne? Ihr habt nie mit ihm über den Tod gesprochen? Nein, das war ein Thema, was er nicht wollte. Er wird sterben, aber er wollte darüber so nicht sprechen und er wollte jetzt noch nicht sterben. Mhm. Auch nicht mit seiner Frau? Nein, obwohl er hat alles gemacht. Diese Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung, das hat er alles wohl gemacht. Aber er wollte nicht sterben. Darüber wollte er auch nicht reden. Ja. Jetzt ist dein besonderes Anliegen, hier angerufen zu haben und davon zu erzählen, welches genau? Du hast gerade eine Andeutung gemacht. Genau. Wir waren eigentlich drei Leute, die ihn begleitet haben. Und eigentlich, was man so immer hörte, war, boah, und dass ihr das könnt. Mhm. Und wo ich immer gesagt habe, das ist doch eigentlich was, wo man vielleicht auch mal zeigen kann, dass man Freund ist. Dass man jemanden nicht in seiner Not und in seiner Qual alleine lässt. Und dass sich einfach viel, viel mehr Leute und Menschen trauen, jemanden nicht alleine zu lassen, wenn es ihm so schlimm ist. Ich bin ja immer, Annegret, erschüttert, wenn ich hier erzählt bekomme, dass Schwerstkranke und Sterbende von ihren Partnern verlassen werden. Das höre ich ja immer wieder, weil die das nicht ertragen können oder Angst haben vor der Situation. Die meisten haben Angst davor. Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Das kann ich auch verstehen. Tod ist ja auch was man so nicht greifen kann. Mir hat es einfach nur so gezeigt, als ich ihn anschließend gesehen habe, ich glaube, da muss auch was Gutes sein. Und ich glaube, bin ja auch davon überzeugt, das ist natürlich schwer, das ist kein heiterer Aufenthalt, nein. Im Sterbezimmer eines Menschen zu sein, aber man selbst profitiert auch davon. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Denn ich erlebe es immer wieder, dass eben Leute auch sagen, ich hätte ihm gerne noch so viel gesagt oder ich hätte gerne noch mal gesehen. Und obwohl er ich das vielleicht auch nicht alles verstanden habe. Ich habe ihm ab und zu zugequatscht und habe dann immer gedacht, ach Mensch, du Armer, du musst dir das jetzt alles anhören. Aber ich habe ihm alles gesagt, was ich ihm sagen wollte und was ich noch konnte. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich noch irgendwas verpasst habe. Also ich finde das toll, dass ihr das gemacht habt und kann mich deinem Aufruf nur anschließen, dass das andere Menschen auch tun sollen und diese Hemmung auch überwinden sollten. Ich glaube, wenn die erste Hemmung überwunden ist, in ein solches Zimmer hineinzugehen, dann ist es auch gut. Dann hat man auch keine Angst mehr und dann ist es auch nicht mehr so schlimm und bedrückend. Nein, man muss dafür keine Angst haben. Genau. Ich danke dir sehr für den Anruf, Annegret. Ja, danke schön. Alles Gute. Ja, wünsche ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Aische. Und Aische ist 62. Guten Morgen. Leider schon. Oh. Guten Morgen, Domian. Du Arme. Ich rufe an, um ein Versprechen einzulösen. Oh, da bin ich gespannt. Kannst du auch. Vor 16 Jahren habe ich dir versprochen, mich noch einmal zu melden. Vor 16 Jahren hast du mir versprochen, dich noch einmal bei mir zu melden. Ja, und zwar war das Thema damals... Wir haben vor 16 Jahren miteinander gesprochen. Genau. Und ich muss... Und jetzt hältst du dieses Versprechen an? Du hast dich nicht verändert. Aische, das ist ja spektakulär. Und jetzt nach 16 Jahren löst du dieses Versprechen ein und meldest dich wieder hier. Das ist ja sensationell. Herzlich willkommen. Danke. Ich möchte einfach ganz glücklich berichten. Ja, erzähl noch mal, was damals war. Dass ich es geschafft habe. Ich, eine ganz freie Singlefrau, heiratete einen türkischen Mann mit 3 Kindern. Ja. You remember? So, aber ganz weit weg ist es. Ja, Kopftuch tragend, verschleiert, zum Islam konvertiert. Zum Islam konvertiert. Ja, kommt da was? Ein bisschen in der Tat, weil das eine damals ja ungewöhnlich von war. Eine Kollegin von mir wollte einen Film mit mir machen. Ja, das weiß ich nur wiederum nicht, aber das kann sein. Ja. Zum Islam konvertiert, damals, so 15, 16, und 17 Jahre. Deine Frage war diese... Schemafrage, die ja alle Europäer, besonders die Deutschen, stellen, wenn ein muslimischer Mann geheiratet wird. Was machst du denn? Sagtest du. Mhm, oder was würdest du sagen, wenn dein Mann noch 1 oder 2 Frauen heiraten würde? Ja, hat er das? Das war deine Frage. Hat er nicht. Hat er nicht. Das ist ja bei Türken auch nicht so der Fall. Auch? Ich dachte eher so bei Arabern, Saudis oder... Nö, das ist schon manchmal üblich, aber so unter der Hand. Ne? Das ist ja nicht amtlich. Ich sag nochmal, damit wir das also ein bisschen zusammen verstehen können. Ja. Du bist damals konvertiert zum Islam aus Liebe zu deinem Mann. Genau. Du bist eine deutsche Frau. Richtig. Du heißt jetzt Aische. Ja. Das heißt, du hast einen islamischen, also einen türkischen Namen angenommen. Ja. Hab ich. Muss man das, wenn man konvertiert? Nein, ich wollte das. Wie hieß du? Wenn schon diese Religion und diese Kultur kennenlernen, dann ganz. Mhm. Ich habe also ganz bei Null angefangen und habe mich wirklich 12 Jahre lang verschleiert. Wie weit verschleiert? Ein Kopftuch tragen. Ein Kopftuch, also nicht vorne, Burka-mäßig nicht. Nein, das nicht. Kopftuch. Das nicht. Mhm. Heute auch noch? Nein, ich habe mich ganz langsam wieder... zu der anderen Frau, die ich vorher war, zurückentwickelt oder weiterentwickelt. Aber mit der Bereicherung, jetzt dieses andere Leben zu kennen. Du bist immer noch gläubige Muslima? Ja, ich bin immer noch gläubig. Ich trage kein Kopftuch mehr. Ja. Ich bin wieder ganz offen. Seit dem 11. September bin ich ein bisschen ins Grübeln gekommen und habe mich auf das besonnen, was ich eigentlich bin. Nämlich nicht diese Frau, die sich so nach Gesetzen richten kann, nach religiösen. Ich habe mich weiterentwickelt, mein Mann auch. Ihr seid noch zusammen? Ja, natürlich. Mhm. Wir haben unsere Kinder groß. Sie haben alle studiert. Ihr lebt in Deutschland? Ich frage nur noch. Ja, wir leben in Deutschland und auch in der Türkei. Wir chatten so ein bisschen hin und her. Du sprichst auch Türkisch mittlerweile? Leider sehr wenig, also sehr schlecht. Gut, ich kann einkaufen, immerhin. Und ein bisschen schimpfen. Aber sonst müsste ich noch ein bisschen mehr tun. Was sagt denn? Ich wollte dir nur sagen, deine Skepsis war berechtigt. Ich habe inzwischen Psychologie studiert. Mein Mann hat mir das alles ermöglicht, dass ich das konnte, obwohl er ein strenggläubiger Mensch ist, der der Meinung war, Frauen gehörten ins Haus. Wir haben uns beide so mit Schwierigkeiten und schönen Zeiten so weit entwickelt, dass wir uns so sein lassen können, wie wir sind. Würdest du sagen, dass ihr euch beide hin zum liberaleren Lebenswandel entwickelt habt? Nein. Nein, das nicht. Nur ich. Nur du, ach, dein Mann nicht. Aber er ist insofern ja liberal, weil er dich hat gewähren lassen. Er hätte auch sagen können, Das ist eigentlich auch meine Botschaft, die ich einfach mal weitergeben möchte. Wenn zwei oder mehrere Menschen so unterschiedlich sind, kulturell, religiös oder wie auch immer, dann gibt es doch nur eins. Und das möchte ich der gesamten Menschheit empfehlen, den Menschen so zu lassen und anzunehmen, wie er ist. Ihn sein lassen zu dürfen. Ja, diesen Appell müssen wir an beide Seiten richten. Ich finde das an beide Seiten. Ja, absolut. Ich finde das so ungeheuer wichtig, dass wir Frieden haben und Gewaltlosigkeit. Natürlich. Dass wir authentisch sind. Ja. Und ich bewundere dich auch in deiner Sendung, die ich nur sehr sporadisch und sehr selten sehe, dass du immer authentisch rüberkommst. Du hast immer den Anstand bei allem, was es ist, bei all diesen sexuellen Unterschiedlichkeiten, die ich dann mal so höre bei dir, oder die Schwierigkeiten der Mitmenschlichkeit, das Anderssein, dieses Ungewöhnlichsein. Manchmal ist es ja auch ein bisschen eklig, was man da so hört. Es ist eben einfach schön, dass du immer dabei bleibst, authentisch zu sein. Du sagst ganz ehrlich, was dir nicht gefällt, ohne die Menschen abzuwerten. Und genau das ist doch der Punkt. Ich danke dir. Ich danke dir sehr, Aische. Wir haben ja nun gerade in Deutschland einen riesengroßen Skandal, finde ich. Genau. Nämlich, dass so viel brauner Sumpf überall existiert und der Verfassungsschutz es offensichtlich nicht auf die Reihe gekriegt hat, dieses ordentlich und effektiv zu bekämpfen. Wie empfindest du das als Muslima, wenn du so etwas jetzt mitbekommst, dass eben auch sehr viele türkische Menschen und ein Griechisch ermordet worden sind? Deshalb oute ich mich auch nicht mehr. Das ist auch ein Grund mit, weshalb ich kein Kopftuch trage. Ich habe mich auch entschieden, mir meinen Islam, so wie ich ihn aus dem Koran herauslese, zu leben und zusammenzustricken, nämlich gewaltfrei, absolut gewaltfrei. Ich lebe dieses vor und ich berate auch meine Klienten, wenn ich denn welche habe, dahingehend. Ich bin also jetzt so ein bisschen tätig, multikulturell, in so Ehen, wo also zwei Kulturen und zwei Religionen zusammenstoßen. Gut, da weißt du natürlich gut Bescheid. Absolut. Lass mich mal kurz unterbrechen. Ja, ich habe diese Erfahrung einfach. Wie war das denn, Entschuldigung, ich unterbreche, weil das ist so spannend, was du erzählst. Ja. Wie war das denn, wie bist du in dem, ich sag mal, ich meine es nicht negativ, in dem türkischen Clan, in den du reingeheiratet bist, wie bist du da aufgenommen worden als eigentlich deutsche Frau mit einem ganz anderen kulturellen Hintergrund? Ja, ganz unterschiedlich. Zuerst mal sehr willkommen, weil das ist eben das Schöne in muslimischen Kreisen, es ist diese Gastfreundschaft. Mhm. Es änderte sich sofort, als ich nicht mehr Gast war, also so nach 3 Jahren. Da war ich nicht mehr Gast, da gehörte ich zur Familie und da war das dann nicht so schön, dass ich dann zu deutsch war. Ach so. Was ist denn für die Leute zu deutsch gewesen? Zu selbstbewusst vielleicht? Weniger, erstmal das und weniger weniger gastfreundlich. Ach so. Ist ja das, wofür ich mich schon bei vielen Menschen, bei allen Asiaten, immer ein bisschen schäme, wie das so in Deutschland abläuft. Nicht? Da klingelst du an der Tür, dann wirst du manchmal gar nicht hereingelassen, das passt halt gerade nicht. Oder man sagt, ach, ich habe das jetzt ganz wenig Zeit nur ich hätte euch ja gern noch einen Kaffee gemacht, aber das schaffe ich irgendwie nicht. Also das was ist schon sehr, sehr peinlich. Was ich vergessen habe, ist, ob du warst du früher überzeugte Christin? Nein, auch nicht. Du warst gar nicht. Aber auf der Suche nach einer Religion schon, weil ich der Meinung bin, dass das zu mir passt. So, jetzt erklär uns. Eine religiöse Moral in mir zu tragen, die ich aber nicht unbedingt outen muss. Ja, das ist meine, die halte ich auch ganz für mich. Und ich richte mich nach gewissen Dingen, die mir wichtig sind. Ja, was ist für dich, ich sag mal so, die Essenz oder das Wichtigste im Islam, was dich auch im und am Islam hält? Der ist so vielschichtig, das könnte ich jetzt gar nicht sagen. Das habe ich ja vorher auch nicht gewusst, dass es so viele verschiedene Aussagen und Richtungen gibt, viel mehr noch als im Christentum, dass es immer wieder Streitigkeiten gibt, wie welches arabische Wort wie übersetzt werden kann, weil es diese Worte und Begriffe dann im Deutschen gar nicht gibt. Und deshalb steht ja auch in jeder Koranübersetzung die ungefähre Übersetzung. Ja. Aber und das steht immer extra dabei. Und ich finde, es ist ganz wichtig zu sagen, dass nicht die Männer, die uns das vorleben, was Islam sein soll, für mich wichtig sind, sondern das, was wir Frauen lesen, so wie wir uns verständigen und wie wir sind ja stärker. Frauen sind ja stärker als Männer, das wissen wir ja alle, ne? Das weißt du sicherlich auch. Also du gibst mir recht, dass der Kampf der Frauen ein schwerer Kampf ist im Islam. Ja, immer dann, wenn Frauen unwissend sind und keine Kontakte in andere Länder und zu anderen Menschen haben. All deine das Erfahrungen. Das ist sicherlich ganz, ganz schlimm. Ja. Das gibt es sicherlich. Aber wird immer seltener. Es ist eher so, dass die Frauen sehr viel Macht haben und die Männer Schwierigkeiten haben, mit ihrer Emanzipation da hinterherzukommen. Mhm. Und deshalb berufen sie sich einfach nur immer auf eins. Sie sind der Mann. Jetzt frage ich dich, ja, ihr habt Kinder. Ne? Ja, ihr habt ja Kinder. Drei Kinder. Drei und ich habe also drei türkische und ich habe eine deutsche Tochter. Also wir haben insgesamt vier Kinder. Vier Töchter. Wo ich doch nie Kinder haben wollte. vier Töchter. Familie. Ja, so. Nein. Eine Tochter, eine türkische Tochter, eine deutsche Tochter und zwei türkische Jungs. So, jetzt frage ich dich etwas bezogen auf die türkischen Jungs. Wenn die türkischen Jungs jetzt zu Mama Aische kommen und zum Papa, ich kenne den Namen deines Mannes nicht, und sagen, Mama, Papa, ich bin schwul, was ist dann? Ja, das würde ich sehr interessant finden und das würde meinen armen Mann sehr knicken. Gäbe es große Konflikte? Ja, er wäre sehr, sehr traurig darüber. Würdest du sagen, okay, Junge, dann sei, ja, wie absolut, du willst? Natürlich. Ja, natürlich. Das heißt, dann hättest du auch Konflikt mit deinem Mann? Nein, weil... du müsstest ja deinen Sohn schützen. In 20 Jahren, die wir zusammen leben und verheiratet sind, haben wir dieses gelernt, miteinander zu reden. Ah ja. Diese Probleme und diese Einstellungen, die bei uns ja grundverschieden sind. Ich bin schwarz, er ist weiß, es ist hier oder umgekehrt. Es ist vollkommen klar, wir sind absolut gegensätzlich. Wir lassen das so stehen. Okay, aber irgendwann ist es auch ein Problem, es stehen zu lassen. Der Junge ist schwul, der Vater tobt und die Mutter sagt, es ist gut so. Kann man das so stehen lassen? Es gibt doch eine ewige Spannung in der Familie. Es gibt mehrere Gespräche und jeder hat seinen Umgang mit den Kindern so, wie er es kann und möchte. Erstaunlich. Liebe Aische, das heißt, du hast auf jeden Fall deinen Weg gefunden und wirst auch so, auch im Islam so weitergehen, wie du das bisher gegangen bist. Absolut. Und ich möchte einfach Mut machen dazu, dass Menschen lernen, nicht zu werten und zu verurteilen, wenn jemand anders ist und man damit nicht zurechtkommt. Absolut. Dann absolut. Liegt das immer an dem Menschen selbst, der damit nicht zurechtkommt. Ich wünsche mir so sehr, dass die Menschen mehr ins Ausland gehen, das dort leben, um das dann besser verstehen zu können, was gelebt wird und um zuzulassen, dass jeder anders ist. Und ich bin befreundet mit einer strengen muslimischen Familie. Ja, schön, ich auch. Und da gibt es natürlich auch tausend Probleme, wo wir nicht zueinander kommen, aber in einem sind wir uns absolut einig, da gibt es keine Diskussion. Beide, ich in meiner Einstellung und die Familie in ihrer Einstellung, sind hundertprozentig überzeugt, dass Gewaltfreiheit der richtige Weg ist. Das ist nicht wunderbar. Dass es keine Gewalt geben darf. Ja. Nicht Gewalt, also dass keine Gewalt existieren darf. Ja, das ist sehr, sehr schön. Ich kämpfe darum weiter, gewaltfrei natürlich, und hoffe, dass ich Menschen, die irgendwie Probleme damit haben und nicht zu sich selber finden können, irgendwie helfen kann. Prima. So, jetzt bedanke. Ich kann so weitermachen und in 16 Jahren, wenn ich darf, rufe ich dich noch das einmal an. Das ist ein Wort. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Alles klar. Liebe Aische, es hat mich sehr, sehr gefreut und alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön, dir auch. Tschüss. Und ans Team auch viele Grüße. Das richte ich gerne aus. Tschüss. Ciao. Das ist ja schön, nach 16 Jahren, ein Versprechen nach 16 Jahren gehalten, das ist ja wirklich absolut irre, nach 16 Jahren. 1.34 Uhr, hier ist Andreas. Andreas ist 43, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Andreas, über was reden wir? Ja, bei mir geht es darum, meine Mutter ist am Mittwoch verstorben. Und ja, ich komme damit nicht so zurecht. Ich habe eine Bitte, Andreas, würdest du bitte den Ton des Fernsehers oder des Radios ganz runterdrehen? Ja, mache ich. Okay. Habe ich gemacht. Gut. Deine Mutter ist am Mittwoch gestorben. Ja, Mittwochmorgen. Ist sie plötzlich gestorben? Ja, also ich war von Freitag auf bis Sonntag bei ihr gewesen auch. Mhm. Weil sie halt nicht so gut ging. Sie konnte nicht mehr aufstehen. Bin ich halt samstags noch mit ihr einkaufen gegangen. Was für eine Erkrankung hatte sie? Also, für sie einkaufen gegangen, ja. Also gesagt wurde Lungenembolie oder Herzinfarkt. Ach so, aber das konnte man ja dann, als du mit ihr einkaufen gegangen bist, noch nicht so merken. Ja, ich bin für sie einkaufen gegangen. Also ich bin alleine einkaufen gegangen, weil sie halt nicht mehr aufstehen konnte. Ach so, sie war nicht so fit mehr an dem Wochenende. Sie ist von Sonntag auf Montag ist aus dem Bett gefallen und ja, kam halt nicht mehr hoch ins Bett. Hm. Hat sie dann halt auf dem Boden gesessen von Sonntagnacht 1:30 oder 2 Uhr und kam halt nicht mehr hoch. Dann bin ich dann Montag dann dahin gefahren. Da hatten wir dann auch Notarzt gerufen. Dann kam die auch. Hm. Das war Malteser Hilfsdienst. Die haben mir halt Blutdruck gemessen und Puls gemessen und die Atmung gemessen. Die Atmung, die lag bei 77% und hätte sein müssen bei 95%. Hm. So, okay. Dann bin ich dann am Dienstag wieder nach Hause gefahren. Und wir wollten sie dann ins Krankenhaus bringen, eigentlich. Quatsch, also ich bin ein bisschen aufgeregt, Domian. Naja, ist ja verständlich. Und ja, also es war so gewesen, ich bin dann am Dienstag wiedergekommen, genau. Und da hat mir dann nochmal ein Notarzt gerufen, die kam dann noch morgens um 8:30. Mhm. Und meine Mutter ist halt so ein Mensch gewesen, die wollte halt nicht ins Krankenhaus. Ach so, obwohl es ihr da schon ziemlich schlecht ging. Wahrscheinlich, ja. Also wie gesagt. Das heißt, sie ist dann gar nicht ins Krankenhaus gekommen? Bitte? Das heißt, sie ist gar nicht ins Krankenhaus gekommen? Nein, wie gesagt, also der erste Rettungswagen kam morgens um 8:30. Mhm. Hatte dann meinen Bruder halt angerufen, hat den Rettungswagen gestellt und sie wollte nicht. Sie wollte nicht. Das heißt, sie ist dann an dem Mittwoch zu Hause gestorben? Ja, also vollkommen noch was anderes. Dann hat sie halt gesagt, okay, sie wollte nicht. Dann haben die gesagt, okay, dann rufen wir jetzt die Polizei, so war es auch abgesprochen, dann muss sie mitgehen. Mhm. Ja? Und da haben sie gesagt, also die geben mir jetzt anderthalb Stunden Zeit, um ein paar Sachen zusammenzupacken, Kosmetika und sowas und Waschzeug und Sachen. Und die würden in anderthalb Stunden wiederkommen. Mhm. So, dann habe ich aus dem Fenster geguckt. Da kam dann auf einmal die Polizei. Die haben sich dann vor das Haus hingestellt. Mhm. Und ja, da habe ich gedacht, okay, die warten jetzt noch die anderthalb Stunden. Lass es uns jetzt nicht so ausführlich machen. Das heißt, deine Mutter ist nicht mit ins Krankenhaus gegangen? Ist nicht mit. Weil sie wollte nicht ins Krankenhaus? Sie wollte nicht im Krankenhaus sterben. Sie hat es wohl wahrscheinlich gemerkt, schätze ich mal. Wobei die Frage ja ist, ob man sie im Krankenhaus hätte retten können. Das ist jetzt eine gute Frage, Domian. Ich meine ja. Mhm. Ich habe da auch drüber gelesen, auch im Internet, so über Lungenembolie. Man hätte das wahrscheinlich so mit Medikamenten dann, also sie hätte wahrscheinlich gerettet werden können. Machst du dir Vorwürfe, dass du da nicht dich noch mehr eingesetzt hast, dass sie ins Krankenhaus kommt? Recht ganz klar. Und wie gesagt, am Dienstag kam zweimal der Rettungswagen. Mhm. Am zweiten Mal war auch die Polizei mit dabei. Ich frage mich jetzt natürlich, warum ist die Polizei mitgekommen, wenn die dann gesagt haben, so, nee, ja, wir können eh nichts machen. Warum ist die Polizei da mitgekommen? Mhm. Da warst du nicht vor Ort. Da war ich vor Ort. Da warst du vor Ort. Alles mal, ja. Mhm. Und die Antwort könntest du doch dann geben, wenn du vor Ort warst. Nein, kann ich eben nicht. Also es war abgesprochen, mein Bruder hatte beim Notruf angerufen. Ja, und vielleicht müssen wir das jetzt auch gar nicht so genau auseinanderklamüsern. Es ist ja dann einfach, Fakt ist, dass deine Mutter nicht wollte. Sie wollte nicht mitgehen, aber warum ist die Polizei mitgekommen? Das weiß ich auch nicht. Und ich weiß auch nicht, wenn jemand noch ganz klar bei Sinnen ist, ob man den dann mit Gewalt ins Krankenhaus verfrachten kann. Ich glaube nicht. Ja, die haben es auch so gesagt. Also. Ja, genau. Das kann man bei, wenn jemand geistig verwirrt ist oder so, dann ist das was anderes. Aber in dem Fall, wenn sie klar gesagt hat, nein, ich bin Herr meiner Sinne und möchte nicht ins Krankenhaus. War deine Mutter immer so, dass sie so Hilfe eigentlich ablehnte? Ja, ja. Im Grunde genommen schon so. Also so auch erfahren, so vor Krankenhäusern, Ärzten. Da habe ich ganz große Angst gehabt auch. Wie alt ist deine Mutter geworden? 78 Jahre alt. Ja. Warst du dann dabei, als sie gestorben ist? Ich war nicht dabei. Also es war so gewesen, sie wollte mich am Mittwochmorgen anrufen. Wir hatten abgesprochen, mein Bruder und ich, dass wir sie dann halt ins Krankenhaus bringen. Sie war auch bereit dann am Mittwoch. Mhm. Ja, und hatte halt dann nicht angerufen, dann habe ich bei ihr angerufen. Da ging niemand ans Telefon, dann habe ich halt meinen Bruder angerufen. Er hat dann auch nochmal bei ihr angerufen, ging auch keiner dran. Dann ist mein Bruder und meine Schwägerin, die sind halt vorgefahren. Mhm. Dann, ja, und dann als ich dann da eintraf, meine Schwägerin, die stand draußen. Mhm. Und da wusste ich dann halt schon Bescheid. Sie hat mich im Arm genommen, ich habe sie im Arm genommen und... Die Mutter war tot. Meine Mutter war tot, ja. Da war auch schon Polizei da und der Notarzt war auch schon da. Mhm. Obwohl ich hatte eben vorher geguckt, ob da irgendwie ein Krankenwagen steht oder so, habe ich nicht gesehen. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast gerade gesagt zu Beginn des Gesprächs, ich werde damit nicht fertig. Ja, ich werde damit nicht fertig. Ich weiß noch nicht, also nächste Woche ist die Beerdigung. Mhm. Ja, und ich war jetzt auch vom Arzt gewesen. Mhm. Und ja, hat um psychologische Hilfe gebeten, so Trauerbegleitung. Mhm. Der hat mir halt so Beruhigungstabletten aufgeschrieben. Ist für eine kurze Zeit gar nicht so schlimm, wenn man sowas erlebt? Na doch, also ich habe halt auch ein sehr enges Verhältnis gehabt zu meiner Mutter. Mhm. Aber weißt du, Andreas, ich halte das alles noch für ganz normal. Deine Mutter ist am Mittwoch gestorben, ist mal gerade ein paar Tage her. Ja, dass man da nach 2, 3, 4 Tagen nicht schon entspannt sagt, ich hab's verarbeitet, ist ja wohl völlig klar. Mhm. Hinzu kommt, dass du dir Gedanken machst, ob du noch mehr Druck hättest auf sie ausüben sollen. Ja, und du oder dein Bruder, dass ihr das hätte zusammen machen können. Ja, das mache ich jeden Tag. Das ist natürlich jetzt schwierig im Nachhinein, wenn deine Mutter wirklich so war. Und das wirklich ihr letzter Wunsch auch war, ja. So weh es einem selbst dann tut, muss man das ja auch respektieren und akzeptieren, dass sie es so gewollt hat. Ja, was halt das Schlimme ist, sie wollte ja auch ins Krankenhaus und hätte wahrscheinlich gerettet werden können. Ja, aber da war es dann zu spät an dem Mittwoch. Ja, das ist halt das, warum ich mir Vorwürfe mache und... Vielleicht hätte ich, weil ich kenne deine Mutter ja nicht, vielleicht hätte ihr beiden Jungs noch intensiver auf sie einwirken können. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Ja, es war halt auch so, man konnte sie auch nicht zwingen, das ist ja ganz klar. Das ist der Punkt. Man kann so einen schwer kranken Menschen oder so einen angeschlagenen Menschen auch nicht mit Gewalt ins Krankenhaus. Mhm. Also, dass du sehr, sehr, sehr erschüttert bist, finde ich nach wie vor völlig normal. Mhm. Ich finde auch, dass du sowas wie eine Trauergruppe, Trauerbegleitung, irgendwas in der Richtung machen solltest. Da werden wir dich gleich beraten, im Anschluss an das Gespräch hier. Ja, das ist nett. Und wie gesagt, wenn du mal jetzt in den nächsten Tagen, die Beerdigung steht noch bevor, wenn du mal eine Beruhigungstablette nimmst oder auch mal eine Schlaftablette, finde ich legitim. Mhm. Das darf natürlich nicht ausarten. Das kann man mal ein paar Nächte machen und dann ist auch gut. Ja. Jetzt bitte ich dich aufzulegen, Andreas, und du wirst von Magdalena, meiner Psychologin, angerufen. Und okay. Die wird dir noch ein paar Ratschläge geben, was du tun könntest. Ach so, Domian, kann ich ein Autogramm bekommen? Natürlich, das kannst du, deine Adresse kannst du der Psychologin gleich sagen. Meine Mutter hat dich auch immer sehr gerne gesehen, ja. Mir tut das sehr, sehr leid für dich und deine Familie. Ja. Und wünsche dir jetzt für die nächste Zeit viel Kraft. Dankeschön, Domian. Jetzt legst du bitte auf, Andreas, und wir melden uns gleich. Okay, dankeschön. Tschüss. Okay, tschüss. So, meine Lieben, jetzt möchte ich euch sehr gerne unser Thema sagen, was wir nächste Woche machen werden. Das Hauptthema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist Themennacht. Und da ist das Thema wieder unter Menschen. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die lange keinen Kontakt zu anderen Menschen hatten, weil sie zum Beispiel im Gefängnis waren, krank waren, sehr krank waren, sich selbst für die Einsamkeit entschieden hatten oder sich vielleicht auch lange verstecken mussten. Also, wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, wieder unter Menschen, nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, könnt ihr euch schon anmelden unter domian@wdr.de. Wieder unter Menschen, unser Thema, Hauptthema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nächste Woche. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht, 0800 220 5050. Herzlich willkommen, Christine. 57, hallo. Ja, hallo Domian. Christine, um was geht's? Ich bin ganz nervös. Vergeht gleich. Also ich habe einen 16-jährigen Sohn, und der nicht zurzeit bei mir lebt, sondern in einem Jugendheim in Brandenburg. Er ist dahin gekommen, weil das Jugendamt mir das Sorgerecht weggenommen hat. Er hat die Schule geschmissen und hatte keine Lust mehr auf Schule. Und ich habe ihn nicht bewegen können, vielmehr mein Mann und ich uns bewegen können, dass er die Schule machen muss. Wie lange ist er jetzt schon da? Anderthalb Jahre. Ah ja. Und ich vermisse ihn natürlich immer. Ich meine, wir haben Kontakt. Er darf in den Ferien so ein bis zwei Tage oder drei Tage kommen. Und aber das Jugendamt hat euch das Sorgerecht entzogen. Da muss es ja schon krass hergegangen sein. Ja, der hatte auch Gewichtsprobleme. Also er hat 140 Kilo gewogen. Er hat also richtig rumgegammelt. Er hatte für nichts Bock mehr. Er hatte nur noch seine heißgeliebte Xbox und man kam nicht mehr an ihn ran. Mhm. Ich habe zwar versucht, ich habe gesagt, du musst das machen, du kannst das nicht verschludern. Ich sage, du bist irgendwann weg. Glaube ich nicht, tun die nicht. Naja, es hat natürlich auch etwas gebracht. Er hat 30 Kilo abgespeckt. Wie geht denn dann sowas? Das Jugendamt entzieht euch das Sorgerecht. Das ist dein einziges Kind übrigens? Das ist mein einziges Kind, so, ja. Die entziehen das Sorgerecht. Kommen die dann irgendwann vorgefahren mit dem Auto und holen den Jungen ab oder wie geht das? Nee, wir haben also einen Treffpunkt beim Jugendamt gehabt. Der Jugendamtleiter hat uns natürlich abgeholt, weil er gedacht hat, wir kommen da nicht. Mhm. Und dann waren zwei Betreuer von diesem Jugendheim in Brandenburg da. Mhm. Das ist so ein kleiner Ort, der heißt Gerswalde. Mhm. Und die haben den Nachmittag um 3 Uhr mitgenommen. Wir haben uns dann verabschiedet. Das war für mich, als wenn man mir ein Stück aus dem Körper rausnimmt. Mhm. Und wir haben natürlich beide geschrien, geweint, alles, aber es ging nicht. Ja, und der hat sich dann abends gemeldet und sagte, ich bin angekommen. Er sagte, wo, es ist cool hier, Berlin gesehen bei Nacht und so. Mhm. Und er hat sich jetzt also sehr gut da eingelebt. Anderthalb Jahre, sagen wir es nochmal, ist er da jetzt. Ja. Ja. Und jetzt kommt natürlich die Sache, nächstes Jahr ist die Schule zu Ende. Mhm. Und es ist auf dem Gericht gesagt worden, er braucht nur den Schulabschluss danach, da zu machen. Mhm. Und jetzt wollen die haben, er soll die Lehre da machen. Also er soll praktisch für immer da oben bleiben. Möchtet ihr? Nein, er. Er möchte das? Ja, ein bisschen und das Jugendamt will es komplett. Ah. Weil die sagen, er muss sich irgendwann abnabeln und soll ein selbstständiges Leben führen. Da habe ich immer gesagt, warum denn schon, er ist ja mit 14 schon weggekommen. Mhm. Ich habe gesagt, das ist doch zu früh, dann sehe ich ihn ja nie mehr. Mhm. Dann sagen sie, das ist Quatsch, er würde den Kontakt halten, er dürfte dann auch nach Hause fahren. So. Wie sah denn der Kontakt jetzt in den letzten anderthalb Jahren aus? Wie oft habt ihr zum Beispiel telefoniert? Wir telefonieren zweimal in der Woche offiziell. Ja. Und dann heimlich mit dem Handy mal. Also nicht, wenn ich der Meinung bin, ich möchte ihn hören, dann rufe ich ihn heimlich an. Und das funktioniert dann auch alles gut und er spricht auch gerne mit dir. Ja, ja. Ja. Wie oft seht ihr euch im Monat oder im Jahr? Also von 365 Tagen sind es hoch komplett 20. Ja. Fahrt ihr dann dorthin oder kommt er zu euch? Oder wie geht also das? er kommt zu uns mit dem Zug. Wir können dahin fahren, aber das sind 700 Kilometer. Wir haben kein Auto. Mhm. Zugfahrt tue ich nicht. Ich habe panische Angst im Zug. Mhm. Und Freunde hat man natürlich genug, aber die können ja alle nicht. Das heißt, der Junge kommt dann zu euch? Ja. In dieser Zeit. Das darf er dann auch? Das ist alles im Rahmen? Er spricht das mit dem Vormund ab, ob er fahren darf. Jetzt steht nächstes Wochenende ein Besuch an, da habe ich aber noch keinen offiziellen Bescheid. Hm. Zu Weihnachten darf er kommen, er hat am 20. Dezember Geburtstag, er kommt dann am 23., muss am 27. wieder zurück und darf dann Silvester wieder kommen für zwei Tage und fährt dann wieder zurück. Ich bin immer noch erstaunt über diese rabiate oder über diese extrem harte Durchgreifen, dass ihr gar nichts zu sagen habt quasi. Es gibt einen Vormund jetzt. Mhm. Glaubst du, mal noch mal ein bisschen zurückgespult, dass du und ihr große Fehler gemacht habt? Ja. Welche Fehler sind das? Ich konnte nie Nein sagen. Wenn er kam, er hat auch durch dieses Gewicht, was er hatte, gesundheitliche Probleme gehabt. Und wenn er morgens nicht zur Schule wollte, dann hat man gesagt, ihm ging es nicht gut und dies und jenes. Und ich habe ihn immer zu Hause gelassen, weil ich dachte, ich muss meinem Kind helfen. Mhm. Zu Hause gelassen heißt, du hast nicht dafür gesorgt, dass er in die Schule geht. Richtig. Und er ist in der Schule auch gemobbt worden, halt durch sein Übergewicht. Mhm. Und er hat jetzt auch komischerweise durch diese Gewichtsabnahme keine gesundheitlichen Probleme mehr. Ob das jetzt wirklich alles daran gelegen hat, dass er so kräftig war. Könnt ihr mir vorstellen, dass, ja, dass das Jugendamt euch da auch erstmal, ich sag mal so ein bisschen in Anführungszeichen, vorgewarnt habt, hat dich auch, und gesagt, das muss jetzt so und so werden, sonst machen wir das. War das ja, so? Ja. Aber es hat sich nichts geändert und ich habe jetzt zu ihm auch gesagt, du musst dich ändern, sonst tut man uns trennen. Mhm. Hat er zuerst gesagt, nee, glaube ich nicht. Und jetzt sagt er immer, ich komme nicht mehr an ihn ran. Er hat sein Leben da oben, wenn er hier bei uns zu Hause ist. Mhm. Ich sage immer, ich habe zwei verschiedene Kinder. Auch wenn er sonntags zurück muss, dann fängt er an zu weinen. Mama, ich will hier bleiben. Ich pack das da oben nicht mehr. Ist aber da oben. Dann redet er wieder ganz anders. Also, Christine, ich will dir ganz ehrlich sagen, es wird dir jetzt nicht so gefallen und vielleicht deinen Muttergefühlen nicht so entsprechen. Ich finde das eigentlich nicht schlecht, wenn er sagt, ich mache jetzt meinen Schulabschluss da und will da auch noch eine Lehre machen. Mhm. Ich finde das eigentlich gut. Was auch immer in dem Jungen vorgeht, dass er nicht zurückkommen will, respektiere es bloß. Ja, ich zerre bloß nicht an ihm rum. Nee, ich finde mich langsam damit ab. Und ich habe auch heute kurz mit ihm gesprochen, ich wollte was wissen. Und gestern, vorgestern Abend hat er ja angerufen. Mhm. Und habe ich noch zu ihm gesagt, ich habe gestern Abend auch noch mit einem Bekannten gesprochen. Habe dann gesagt, ich freunde mich zu langsam damit an, dass er halt dann, er darf ja dann alle 14 Tage kommen, das ist ja auch so schön. Na siehst du, das ist doch toll. Ob er es tun wird, weiß ich nicht. Naja gut, aber er wird ja auch immer älter und hat dann immer mehr ein eigenes Leben. Mhm. Aber es ist ja eine große Chance, die er jetzt hat. Er macht einen Schulabschluss und er macht eine Lehre. Das alles hätte ja vielleicht gar nicht in eurem Umfeld so gut gelingen können. Mhm, glaube ich auch. Ne? Ja. Ich habe es schon zu ihm gesagt, wenn er der Nächste da oben bleibt, dann komme ich im Sommer mal mit meinem Mann dahin und ihn zu besuchen. Ja, genau, so das kann man es so regeln. Ich wollte schon da oben hinziehen, aber... Naja, lass ihn erstmal in Ruhe. Genau. Ich glaube, wenn du ihm signalisierst, okay, mach das mal, das finden wir gut und wir besuchen uns oft, dann das findet der auch wiederum gut. Ich glaube, also gerade auch in so einem Alter geht das einem auf die Nerven, wenn Eltern so krallen und kennt man ja von früher selbst auch. Ja, ich habe das immer bei meinem Bruder gesehen. Mein Bruder war 32 Jahre zu Hause, er geheiratet hat und meine Mutter war auch so eine, die immer ihren Jungen hatte. Mhm. Und dann habe ich immer gesagt, warum muss er denn so früh gehen? Und die vom Jugendamt sagen, es ist heute in der Zeit, dass die jungen Leute so früh gehen. Ja, und ich finde, es geht jetzt in erster Linie um das Wohl deines Sohnes und, entschuldige bitte, nicht in erster Linie um dein Wohl. Genau. Ne? Aber dein Wohl ist es ja letztendlich auch, wenn es dem Jungen gut geht. Insofern trifft man sich da ja wieder. Mhm. Und wenn er dann eine Lehre macht, vielleicht kommt er nach der Lehre dann doch wieder dahin, wo ihr wohnt. Und auf jeden Fall besucht ihr euch die nächste Zeit. Ich finde das eine gute Entwicklung. Sei froh, dass es so gekommen ist. Es hätte ja auch sein können, dass er da oben völlig auch versagt. Hätte auch sein können. Dann hättest du dir Sorgen machen müssen. Genau. Ich finde es gut. Ich finde es gut. Lass ihm die Freiheit. Er soll das entscheiden. Mhm. Besucht euch oft und wer weiß, was in 3-4 Jahren ist. Prima. So. Liebe Christine, alles Gute dir und deiner Familie. Danke. Gerne. Tschüss. Danke. Tschüss. 0800 220 50 50. Ilse ist hier. Ilse ist 76. Guten Morgen, Ilse. Guten Morgen, Jürgen. Ja. Ich habe am Mittwoch auf Donnerstag schon mal angerufen, da bin ich nicht dran gekommen. Ach, sag bloß, das weiß ich gar nicht. Ja, da war so viel los im Hintergrund. Wir haben auch vor anderthalb Jahren ungefähr schon mal miteinander telefoniert oder ist noch länger her, jedenfalls. Nicht vor 16 Jahren. Nein, nicht vor 16. Um was geht's denn heute? Es geht bei mir darum, dass ich die Idee habe, mir selber meinen Sarg zu bauen. Ich arbeite in einer Kreativwerkstatt von jungen Alten in der Holzwerkstatt und habe auch schon ein Modell hergestellt und habe das allerdings in einem anderen Kontext gemacht und habe jetzt, weil ich in dieser anderen Gruppe sehr auf Widerstand gestoßen bin bei den Männern. Es sind ja überwiegend Männer, die in solchen Werkstätten arbeiten. Warum auf Widerstand gestoßen? Die konnten mit dem Thema nicht zurechtkommen. Ach, aber du, nur vorab gefragt, du bist du schwer krank? Oder? Nein, das wurde ich von deinen Mitarbeitern auch schon gefragt. Ich bin gesund. Du bist fit und gesund? So gut man mit 76 okay, ist. Okay, ja. So kleine Zimperlein und einige natürlich, Sachen. Natürlich, klar. Aber du möchtest dir deinen eigenen Sarg zimmern. Und zwar bin ich mit diesen Särgen, die es jetzt so auf dem Markt gibt, ich habe mich ja erkundigt, nicht einverstanden und habe in einer wunderschönen Werkstatt, die hier in der Nähe in einem Heilhaus ist, einen Sarg gesehen, der mir gut gefiel. Was und ist da denn? Dort war ich sehr elektrisiert, weil ich die Idee von jemand anders hatte, der auch schon gesagt hat, die Dame hat ihren Sarg schon gehabt und hat den quasi eingeweiht mit einem großen Fest, die war aber schwer krank. Ach so, bevor du von dem Sarg jetzt erzählst, was ist denn ein Heilhaus? Ein Heilhaus kann ich dir gar nicht genau sagen. Das ist so ein Zusammenschluss von mehr esoterischen Leuten, ach so, die ach so. Sehr deutlich humanistisch angehen. Okay, so diese Richtung, Esoterik. Ja, so, Esoterik, humanistisch, aber nicht religiös. Jetzt hast du einen Sarg gefunden, der vom Design her dir sehr gut gefällt und in dieser Art. Genau, den habe ich bei denen besichtigt im zusammen anderen Kontext. Beschreib ihn uns, wie sieht er aus? Ja, das ist, das habe ich den Mitarbeitern auch schon gesagt. Ja, Entschuldigung, ich weiß es ja nicht, was das. Wie so ein Sarkophag, also in der Schulterbreite etwas breiter, zu den Füßen schmaler werden. Ja. Und ist am Kopf und am Fußende aufgebaut, so dass man mit Holz, dass man das Gefühl hat, man guckt vor Parkett, vor offenes Parkett. Ah. Allerdings in einer Rundung. Oben die Rundung dem Kopf folgend und unten parallel zu der Kopfrundung auch. Kannst du dir vorstellen? Ja, ich habe gerade so eine Assoziation. Kennst du noch den Designer Colani? Na klar. Ja. Ist das in so ein Stil ungefähr, wie der designt hat? Kann sein. Aber ich weiß nicht, ob der Särge gemacht Nein, hat. Nein, das weiß ich auch nicht. Aber naja, jedenfalls war der Deckel fast flach. Mhm, das Ganze aus hellem Holz. Aber hast du denn jetzt schon angefangen damit? Ich habe doch schon ein Modell hier stehen. Ja, ein Modell. Aber ich meine, hast du es groß schon angefangen? Bitte? Hast du es im Großen auch schon angefangen? Nein. Ich bin noch ein bisschen zurückhaltend in dieser neuen Gruppierung von... Ach so, weil die Männer komisch geredet haben. Weil ich Angst habe, ich stoße wieder auf Widerstand. Aber nochmal so ganz grundsätzlich, was macht dir denn so Spaß daran, deinen eigenen Sarg für dich, die du noch fit und gesund bist, den zu bauen? Warum? Oh, ich fände es schön, wenn ich genau das, was mir so vorschwebt, für diese Situation noch so ein bisschen beeinflussen könnte. Okay. Dazu gehört auch, dass ich Gedichte, die mir unterkommen und Lieder, die ich weiß. Ich bin gläubig. Ja. Und möchte gerne meinen Kindern, die ich habe, und mein Mann ist schon sehr lange tot, ich möchte einfach diese Dinge schon so weit vorbereitet haben, dass sie nur sagen, komm, die Mutter hat das so in Ordnung gebracht und wir fassen da und dorthin und haben alles. Ach so, in den Sarg sollen dann auch Gedichte und Bücher mit rein? Nein. Das habe ich jetzt in dem Modell. Das wäre dann für die Feier gedacht. Ach so, verstehe. Anregung. Verstehe. Wenn du denn diesen Sarg, also die handwerkliche Fähigkeit hast du dafür, du könntest das so bauen. Ja. Wenn er denn fertig wäre, wo steht der dann? Bei dir im Keller oder wo? Ja, also das ist die Frage, ob ich ihn in den Keller stellen würde. Ich hatte zunächst die Idee, ich wollte ihn in mein Schlafzimmer als Bücherregal offen hinstellen. Das finde ich sehr schräg, das gefällt mir sehr gut. Aber dann fallen wahrscheinlich deine Kinder auch um, ne? Oder? Genau das. Ich finde also das super. Ich hätte jetzt die Innenausstattung als Buchregal gemacht und hätte gesagt, das ist an sich ein schönes Designteil. Absolut, wie praktisch. Und das Zimmer ist hoch genug und da passt es rein. Aber das nächste ist, wie geht's mir, wenn es mir nicht mehr gut geht und ich liege in meinem Schlafzimmer und sehe meinen Sarg? Ja, ich meine, das wäre ein bisschen kurios, aber ich denke, nee, aber im Ernst, selbst wenn es dir nicht mehr gut ginge, du hast dich ja jetzt so für dieses entschieden, ich glaube, dann wäre es doch auch nicht schlimm, wenn man den Sarg sieht, oder? Du meinst, es wäre auch schon tröstlich zu wissen, hier, das ist mein Zuhause. Ja, so im übertragenen Sinne, ja. Ja. Also, wenn man schon gar keine Berührungsängste mit dieser Thematik und mit einem solchen Gegenstand hat, dann auch warum nicht? Aber lass uns noch mal über diese Männer da reden bei euch in der Holzwerkstattgruppe oder was das da ist. Ja, in dieser Gruppe bin ich ja nicht mehr. Ja, aber da sind doch irgendwelche Männer, die Nase gerumpft haben jetzt, oder? Glaubst du aber, die winken schon mit den Armen ab und sagten, nun hör doch endlich auf damit. Und dann sagte der Mann, der die Werkstatt leitet, als Vorwand, weil da einige gemosert haben über meine Idee, du machst uns die Gruppe kaputt und das geht nicht. Und außerdem ist das so ein großes Teil, sowas können wir hier nicht machen. Na gut, das kann ich nicht beurteilen. Aber das andere sind ja reine, ich sag mal, dumme Vorurteile. Rein emotionale Vorurteile von den Männern. Ja. Ich habe aber gemerkt, das war auch eine Männergruppierung, die nicht die richtige war für mich. Jetzt bin ich in einer Männergruppierung, die richtig ist. Könntest du denn eine andere Werkstatt suchen? Habe ich doch. Hast du jetzt? Ja. Das hatte ich nicht kapiert. Das heißt, ich war zunächst in einer freien Werkstatt und bin jetzt in der Werkstatt, die die Caritas hier aufgemacht hat. Achso, und die haben nichts dagegen. Und die haben nichts dagegen. Ist eine Stimmung völlig anders. Da werden alte Kirchenbänke verarbeitet. Da wird von Tod und Sterben auch geredet. Und da ist auch der Zugang anders. Aber ich habe keinen Mut, meinen Wunsch zu äußern. Ach so. Aber wenn du sagst, da ist eine andere Stimmung. Ja. Und die sind anders drauf. Dann möchte ich dir sehr viel Mut machen, doch deinen Wunsch zu äußern. Ich bin jetzt seit einem guten Jahr. Ja, und ich merke. Dann kann man das. Ja, dass der Werkstattleiter, das ist jetzt ein richtiger Schreiner und der wirkt auch sehr anthroposophisch und sehr menschenfreundlich. Vielleicht rennst du offene Türen ein, dass die sagen, Mensch, das ist ja eine verrückte Idee, hat noch keiner gemacht, wir helfen dir. Oder wir finden es gut. Meinst du? Ja, mach es. Wenn das so dein Wunsch ist, so schräg er auch ist, aber ich finde es toll, mach es doch. Ich dachte ja, ich könnte das Telefonat mit dir zu einem Aufruf nutzen, zu fragen, wer hat auch noch so eine Idee. Wer auch noch so eine Idee hat, oder was? Ja, wer hätte so eine gleiche Idee und fände auch niemanden, der das mit ihm macht? Ilse, wir sind ja keine Pinnwand, du weißt, ne? Du weißt es, aber wir sagen es mal einfach so raus ins Schwarze. Also meine Meinung ist, ich finde das schräg. Ich würde es für mich nicht machen, aber wenn das jemand machen will, völlig in Ordnung. Und wenn du das Ding in dein Schlafzimmer stellst als Bücherregal, hat es auch noch einen Nutzen zu Lebzeiten. Hoffentlich noch 20 Jahre oder noch länger. Das war jetzt die Idee. Ich brauchte ohnehin noch ein Bücherregal. Ja, siehst du, also für dich völlig perfekt. Aber du meinst denn, deine Kinder hätten damit Schwierigkeiten? Meine Kinder wollten, dass ich das Geld investiere. Die haben gesagt, verreiß doch lieber. Ich bin nicht gerade mit Gütern gesegnet. Mhm. Aber das wäre jetzt noch ein Wunsch, den ich habe. So, da muss man den auch machen. Und vor allen Dingen ist das eine handwerkliche Tätigkeit. Die macht Spaß, die lenkt ab. Das ist eine kreative Tätigkeit. Du kannst das ja so formen, wie du es gerade beschrieben hast, wie du es gerne machen möchtest. Ran ans Holz. Ist ja nicht meine einzige kreative Tätigkeit. Ich weiß ja nicht, wo ich die Zeit hernehmen soll für alles, was ich mache. Naja, aber ich habe mir ja schon gedacht, dass du eine kreative Frau bist. Ich aquarelliere sehr schön. Da habe ich jetzt auch schon überlegt, ob ich das mache, ob man in den Raum, in dem ich bin, mit meinen Bildern noch aushängen kann. Also ich finde, du sollst das angehen mit dem Sarg. Eine Frage noch, sollte da irgendwas Besonderes hinterher noch mit in den Sarg rein? Wenn es denn soweit ist irgendwann? Nö. Nein, ich weiß, dass ich verbrannt werde. Das heißt, ich weiß auch, dass ich nichts mitnehmen kann. Aber dann brauchst du doch gar keinen Sarg, wenn du verbrannt wirst. Aber ja. Ja, aber nur bis zum Krematorium. Hinterher kommst du in die Urne. Genau. Ah ja, da lohnt sich das fast gar nicht. Dann bastel doch eine schöne Urne. Ach ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Eine schöne Holzurne. Ja, siehste, kommen wir noch auf eine gute Idee. Weil für die paar Tage, und dann wird er noch im Krematorium verbrannt, ist auch viel zu schade. Ja, ist gut. Dann werde ich doch nochmal mit meinen Kindern sprechen, dass die in diesem Heilhaus in der Schreinerei gucken sollen, dass ich den Sarg bekomme, der mir gefällt. Ja. Und dass ich mir selber eine Urne bastle. Das ist doch ein guter Kompromiss. Wir haben eine sehr schöne Urne da. Und in der Werkstatt, in der ich bin, da sind jetzt auch wirklich schöne Hölzer und der Mann hat auch tolle Ideen noch. Ilse, ich fand es sehr interessant, mit dir gesprochen zu haben. Nochmal. Und wünsche gutes Gelingen und gutes handwerkliches Gelingen. Danke. Und ein langes Leben noch, von Herzen. Danke. Tschüss. Schönen Dank fürs Zuhören. Sehr gerne. Tschüss. Hier ist Gundi, 50. Hallo Gundi. Hallo Jürgen. Hallo Gundi. Gundi, stimmt, ja, ne? Von Gundula kommt das. Habe ich mir schon gedacht. Ja, nee, ich habe eigentlich nicht so was Ernstes. Also, ich habe heute Abend durch Zufall die 3:09 die Talkshow geguckt. Und da war Hella von Sinn und mit ihrer Freundin Cornelia Scheel. Ja. Und also das fand ich so niedlich. Ja. Da wurde dann erzählt, dass du eine tierische Macke hast. Mhm. Und zwar, dass du eine Milbenallergie hast. Ja, eine Hausstaub- und Milbenallergie, das stimmt. Richtig, also kenne ich von meinem Sohn auch, der hat das auch. Und wir müssen unsere Matratze immer so eintüten, was mit so einem Reißverschluss. Mhm, ja, ja. Naja, auf jeden Fall wurde dann gesagt, wenn du in ein Hotel gehst, ja, dann würdest du immer dein eigenes Schlafsack mitbringen. Genau, so ist es. Aufblasbares Kopfkissen. Ja. Und dann würdest du, ich fand das so süß, die Matratze, also ganz auslegen mit Alufolie. Ja. Und also das fand ich so niedlich. Und dann sagte Herr Sinn von dem Ende noch, ich hätte nie gedacht, dass Jürgen so bekloppt ist. Als ich den beiden das erzählt habe, lagen die schreiend unter meinem Küchentisch. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich finde das gar nicht so was Besonderes. Also das rührt daher durch diese Hausstaub- und Milbenallergie. Ja. Dass ich immer, wenn ich in Hotelbetten war, die Nase zu habe. Ja, aber ich kann sagen, was hast du dann für Symptome? Also mein Sohn hat das immer so, der ist so unheimlich verschleimt. Ja, ich hab Tränen und juckende Augen und die Nase ist zu und muss niesen. Und das ist äußerst ekelhaft. Ja. Und dann kam ich irgendwann auf die Idee mit dem Schlafsack. Ja. Und da ich ja nun oft Reisen in den fernen Norden mache und wirklich da manchmal in Absteigen schlafen muss oder in Holzhäusern, wo dann nur eine Matratze ist, dachte ich mir, was legst du da jetzt drunter? Es muss ja leicht sein, wenn man reist. Ja, richtig. Und da kam mir die Idee mit dieser Rettungsalufolie von vom ADAC kriegt man die. Die knistert zwar so ein bisschen, aber die ist ganz leicht. Das wollte ich gerade sagen. Und deckt vollkommen das ab und dann habe ich immer mein sauberes Bett für mich. Und aufblasbares Kopfkissen. Ja, natürlich. Man muss ja auch ein Kopfkissen haben. Also ich finde das völlig normal. Was natürlich, klar. Ist ja logisch. Ich kenne das, mein Sohn, der quält sich da unheimlich mit. Also ja. Der hat teilweise bis zum Erbrechen. Dann spuckt er nur noch Schleim. Ekelhaft. Ja, das ist ganz fürchterlich. Ist das, und ne? Dann habe ich mir das angewöhnt, auch wenn ich in besseren Hotels bin, also auch in sehr gehobenen Hotels, was immer sehr lustig ist, wenn die Zimmerreinigungskräfte reinkommen, wenn da mein Schlafsack auf dem Bett liegt. Ja. Im Fünf-Sterne-Hotel ein Schlafsack ist nicht so üblich. Nee, wollte ich gerade sagen. Aber ich, also wie gesagt, für mich ist das gar nichts Besonderes mehr. Und als ich das Heller und Cornelia Scheele erzählt habe, lachten die sich weg. Die haben sich heute Abend köstlich amüsiert. Ja, absolut. Ich fand das so niedlich. Jürgen, man sieht dich immer da so, du bist so perfekt, du bist so einfach so. Da habe ich gedacht, komm, das ist eine niedliche Geschichte. Auch Jürgen hat seine Marken. Das wollte ich einfach nur mal loswerden. Man hört immer so viel Elend und so viel Schlimmes. Und ich denke, das ist mal was ganz anderes. Ich glaube ja, dass fast jeder von uns irgendeinen Tick hat. Jeder hat einen Tick. Jeder, ne? Ja, absolut. So, also, jetzt ist Gundi gerade hier dran. Da muss ich Gundi jetzt fragen, was hast du denn für einen Tick und für eine Macke? Oh Gott. Ich glaube, ich habe ganz viele. Sag mir die interessanteste. Die ungewöhnlichste. Oh Gott. Obwohl, selbst findet man das ja nicht. Oh ja, wir sind ganz, ganz bekloppter. Okay. Und zwar, wir haben einen Hund. Ja. Und der heißt Luca. Luca. Ja. Ja. Und ich spreche mit meinem Hund in so einer Hundesprache. Aber ich spreche normal, aber ich spreche immer so ein bisschen so, ja. Ich möchte das jetzt nicht nachmachen. So ein bisschen nur, damit ich es mir vorstellen kann. Wir sind bekloppt. Ja, ich sag mal. Ja, nee, das kann ich jetzt nicht. aber du bellst nicht mit dem Hund. Nein. Ich spreche mit ihm normal, aber das ist so eine abgewandelte Sprache so ein bisschen. So ein bisschen Gaga. Ja, so richtig, so ein bisschen Gaga. Mhm. Und dann meine ich immer, ich muss mit dem Hund so sprechen. Das habe ich früher schon mal mit meinem Bruder gemacht, da waren wir noch klein. Und das hat sich immer so ein bisschen, dass man meint, man muss mit dem Hund anders sprechen, wie wir uns normal unterhalten. Das ist also total, man sagt immer, wenn das jemand hört, die sperren uns ein, die denken, wir sind bekloppt. Hat dich denn jemand dabei schon mal erwischt? Ja, mein Sohn, da sagt man, Mama, hör auf, Alter, lass das. Du bist bekloppt. Ich würde es ja doch gerne jetzt hören. Ja gut, sag mal, was ist denn los? Was willst du denn? Und du da Dausche? Weißt du, so, ganz blöd. Und der Hund, der guckt er mich immer so süß an und so. Aber der Hund versteht's. Ja, der versteht das. Der Hunde verstehen ja den Klang, wie du redest. Und der Hund lacht doch nicht darüber. Nein, Hunde können nicht lachen, das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich auch nicht. Obwohl unser Hund, der ist also ab. Aber wie gesagt, das ist irgendwie. Der Hund fährt total auf diese Sprache ab. Also, sind wir uns einig, jeder von uns hat sowas. Ja, absolut. Mehr oder weniger krass. Und ich hab das mit Heller ja auch besprochen. Sie hat das in einem neuen Buch. Haben die genau, das hat sie auch vorgestellt. Genau, die beiden haben ein Buch rausgebracht und da ist das dokumentiert. Solange man daran nicht leidet oder davon abhängig ist. Ich könnte auch im Hotel ohne schlafen. Ja. Also wenn man abhängig wird von irgendeiner Macke, dann wird's ernst. Ja, dann ist der Spaß vorbei. Ne? Ja, aber ist ja okay, denn wenn du dich danach dann quälst mit einer Krankheit, muss ja nicht sein. Genau, und so ist es wunderbar. Jeder so, wie er es haben muss. Gundi, schön, dass du angerufen hast und wir noch nett plauschen konnten. Ja gut, Domian, ich wünsche dir noch einen schönen restlichen Abend. Dankeschön, schönes Wochenende dir. Jo, danke Tschüss. Dir auch. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche. In der Technik, Alina Marquis. Eine neue Kollegin mit einem wunderbaren Namen, Marquis. Das klingt sehr vornehm und sehr französisch. So, wir sind in der Nacht von Montag auf Dienstag wieder da mit einer freien Themennacht. Ihr könnt aber natürlich euch rund um die Uhr per Mail anmelden unter domian@wdr.de und unser Thema am Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt Wieder unter Menschen. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende, eine gute Nacht und sage Tschüss, bis nächste Woche. Bye, bye.